Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 4. Oktober 1792. Eben komme ich von einer Exkursion nach Rudolstadt zurück, wohin wir meine Mutter geführt haben und 10 Tage geblieben sind. Deinen Brief erhielt ich darum etwas später, aber leider immer noch zu früh für die verdrießlichen Nachrichten, die er enthielt. Dein Herr Eierer, den der Henker noch im Grabe holen möge, hat sich gerade so gezeigt, wie ich immer fürchtete, als ein wahrer Philister. Wenn die 3000-Taler-Nachricht sich bestätigt, so will ich wetten, dass irgendein eigennütziger Schuft von Erbschleicher, der ihm zu insinuieren gewusst hat, dass das Geld in deiner Hand nicht kaufmännisch genug wuchere, die ja bei ihm zuvorgekommen ist. Vermutlich hat ein einziger, der schon reich genug ist, alles bekommen, denn es ist die Maxime dieser Herren, Geld mit Geld zu paaren und den Reichen noch reicher zu machen. Wie es aber nun mit der Tante und deinen sicheren Erwartungen von ihr steht, möchte ich wissen. Schreibe mir darüber in deinem nächsten Briefe doch ein Wort. Hast du von ihr nur etwa 10 oder 12.000 gewiss zu hoffen, so bist du doch durch eigenes Vermögen gegen jeden Zufall gedeckt und hast nichts als die Aussicht auf Reichtum verloren, die sogar viel nicht bedeuten will. Mit 1000 oder 1200 Taler Renten kann deine Minna mit den Kindern ruhig und glücklich leben, denn es gibt in Deutschland noch schöne Gegenden, wo dies ein ansehnliches Vermögen ist. Solange du lebst, kann dir eine Einnahme von 1200 bis 1800 Talern nicht fehlen. Ich wollte dir nicht raten, für jetzt andere Dienste zu suchen. Deine Aussichten in Dresden sind solid für deine Umstände und selbst für deine Neigungen nicht zu verwerfen. Es kostet dir ein Jahr oder zwei, die Freundschaft der Minister zu kultivieren, so ist dir eine Verbesserung gewiss. Du gewinnst dabei an Fertigkeit für Geschäfte und an äußerlichem Ansehen, dass du alsdann, wenn es dir einfällt, andere Dienste zu suchen, desto mehr für dich anzuführen hast. 500 Taler dürften an schriftstellerischen Arbeiten schwer zu erwerben sein. Du musst bedenken, dass du Amtsgeschäfte hast und von deinen Erholungsstunden nichts verlieren darfst. Bei schriftstellerischen Arbeiten erholt man sich nicht, das kann ich dir aus 10-jähriger Erfahrung für gewiss versichern, und bei Lieblingsarbeiten verdient man wenig. Könntest du dich indessen entschließen, leichter wegzuarbeiten, und das darfst du ganz gut wagen, so wollte ich dir eher zu eigenen Arbeiten als Übersetzungen raten. Eine schlechte Übersetzung ist die schlechteste aller Schlechtigkeiten, und eine gute Übersetzung kostet Zeit. Bei eigenen Arbeiten hat man eine Freiheit, die dem Flusse der Gedanken weit günstiger ist. Man arbeitet mit mehr Lust und kann aus sich selbst mehr nehmen. Du darfst bloß schreiben, wie du sprichst und wie etwa deine Briefe sind, und du wirst bei einer glücklichen Wahl des Stoffes gewiss deine Leser befriedigen. 20 bis 30 Bogen kann die Thalia recht gut von dir aufnehmen, sobald sie jeden Monat erscheint. Hast du mehr, als wir zur Thalia verbrauchen können, so bleiben dir noch andere Journale. Beständest du auf Übersetzungen, so könntest du allenfalls an der Memoirsammlung arbeiten, aber im Grunde kann ich dir dazu nicht raten. Es geht ungeheuer viel auf einen Bogen, gerade so viel als auf zwei der neuen Thalia, und über 5 Taler kann dir Paulus nicht bezahlen, weil er selbst nur 6 für den Bogen erhält und für seine Arbeit auch etwas haben muss. Findest du eine andere Spekulation ergiebiger, so lass mich's wissen. Einen Verleger hoffe ich immer dafür zu finden. Dein Name muss durchaus unbekannt bleiben, auch wenn du über Materien schriebest, die mit deinem Amte in der engsten Verbindung stehen und die Aristokratie aufs Tapferste verteidigtest. Denn von jeder Linie, die du drucken ließest, würde man glauben, du habest die Zeit dazu deinen Geschäften gestohlen. In Summa, es kommt jetzt alles auf eine erste Probe an. Wähle einen guten Stoff und nimm dir vor, in 4 Tagen 2 Bogen zu verfertigen. Schreibe darauf los, bis diese fertig sind, und dann lass uns sehen, was du geboren hast. Lass dich ganz gehen und kritisiere nicht zu viel. Gelingt's, so weißt du, dass du in 2 Tagen einen Bogen schreiben und also doch immer etwa einen Karolin gewiss verdienen kannst. Geschieht dies auch nur einmal in der Woche, so sind dir 50 Karolin des Jahres gewiss. In 5 Jahren lässt du eine Sammlung drucken und streichst dann 100 Louisdor auf einmal ein. Dieser Plan ist zwar bescheiden, aber es fehlt ihm auch nichts zur Ausführung als bloß von deiner Seite Entschluss und Beharrlichkeit. Für heute breche ich ab, um das Paket noch fortzubringen. Hier die versprochenen kleinen Schriften. Ich lege noch den Vertot bei, wo dich die Vorrede vielleicht interessiert und die Rechtsfälle, welche Minna und Dorchen unterhalten werden. In meinem nächsten Briefe schreibe ich dir von meinen poetischen Angelegenheiten. Ich bin leidlich wohl, wir alle sind vergnügt, und die dauerhafte Gesundheit meiner Mutter macht mir die Trennung von ihr leichter, die in 4 Tagen bevorsteht. Steht. Die Sandorchen, dein Bild ist vortrefflich und die schöne Malerei entzückt alle, die es sehen. Dein S.